Ein deutsches Märchen. Mangita und Larina. Es war einmal in der Seestadt Luzon, wo ein Fischer mit seinen beiden Töchtern Mangita und Larina lebte. Mangita war die älteste Tochter und war sehr freundlich und liebevoll zu allen. Die jüngere Larina war jedoch in jeder Hinsicht anders als ihre Schwester. Sie war gemein zu anderen Menschen, fing Schmetterlinge und schloss sie aus Spaß in Flaschen ein und sprach oft unhöflich zu ihrer Schwester. Mangita erledigte alle Aufgaben des Hauses und sorgte dafür, dass das Essen gekocht wurde, sodass, als ihr Vater hungrig und erschöpft von der Arbeit nach Hause zurückkehrte, er sein Essen fertig vorfand und sein Bett zum Schlafen bereit war. Larina half ihrer Schwester nie und kümmerte sich weniger um ihren Vater. Sie verbrachte ihre Zeit damit, in der Nähe des Sees zu sitzen, ihr Haar zu kämmen und ihr Bild im Wasser zu betrachten. Bin ich das schönste Mädchen der Stadt oder was? Oh, wen werde ich jetzt veräppeln? Es gibt im ganzen Königreich keinen Schöneren als mich, geschweige denn diese kleine arme Stadt. Eines Tages fühlte sich der Fischer sehr krank und starb. Mangita war am Boden zerstört. Sie weinte und weinte stundenlang, erkannte aber bald, dass die Verantwortung ihrer Familie nun auf ihren Schultern lag. Sie gewann an Gelassenheit und ging zu Larina, um ihr von ihrer Entscheidung zu erzählen. Larina saß wie immer am See und war besessen von ihrem Aussehen. Schwester, ich bin hier, um mit dir über etwas Wichtiges zu sprechen. Ah, geh weg. Ich bin sehr beschäftigt. Nun, es wird wirklich nicht lange dauern. Ah, was ist es? Nun, da Vater nicht mehr bei uns ist, haben wir niemanden, der für uns verdient. Daher habe ich beschlossen, jeden Tag Fisch auf dem Markt zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob es genug wäre, aber ich würde mein Bestes geben. Okay, egal. Jetzt lass mich in Ruhe. Du musst nicht so unfreundlich zu mir sein. Ich liebe dich, weißt du? Oh, ich brauche deine Liebe nicht, Schwester. Ich wurde in der falschen Familie geboren. Aber weißt du was? Die Dinge werden nicht immer so bleiben. Ich bin dazu bestimmt, eines Tages Königin zu werden und diese erbärmliche Stadt und euch alle zurückzulassen. Mein Prinz Charming wird kommen. Ihr werdet es sehen. Mangita musste seufzen. Oh. Oh. Ich wünschte dir nichts als Glück, kleine Schwester. Die Tage vergingen und Mangita arbeitete sehr hart, damit sie und ihre Schwester über die Runden kamen. Eines Tages, als sie mit nur ein paar Münzen nach Hause kam, war sie sehr besorgt. Larina, es tut mir leid, aber was ich verdiene, reicht nicht aus, um uns beide zu ernähren. Würdest du mir helfen, den Fisch von morgen zu verkaufen? Was? Was hast du gesagt? Ich bitte dich, mir zu helfen, den Fisch zu verkaufen, damit wir genügend Geld für uns beide verdienen können. Bitte, Schwester. Du musst verrückt sein. Ich bin eine zukünftige Königin. Du willst, dass ich Markthändlerin werde? Niemals. Aber Schwester... Das reicht jetzt. Ich gehe zum See. Mangita war sehr traurig. Sie setzte sich hin und fing an zu weinen. Larina trat aus dem Haus und sah eine alte Dame draußen stehen. Was willst du denn, alte Frau? Oh, liebes Kind, ich bin hungrig und durstig und bin meilenweit gelaufen. Wärst du so freundlich, mir ein Laib zum Essen und ein wenig Wasser zum Trinken zu geben? Sehe ich etwa wie eine Dienerin aus? Verschwinde von hier! Larina schob die alte Frau aus dem Weg und ging weiter. Oh, oh je! Als sie das Weinen der alten Frau hörte, kam Mangita sofort aus dem Haus. Sie war entsetzt, als sie die Frau dort liegen sah. Oh, es tut mir so leid. Mangita half der alten Frau aufzustehen und brachte sie ins Haus. Die alte Frau erklärte ihr, wie Larina sie geschubst hatte. Mangita war schockiert. Ach, gute alte Frau. Meine Schwester kann manchmal ein wenig unfreundlich sein. Oh, das ist schon in Ordnung. Du scheinst die freundlichere zu sein. Wenn du so freundlich wärst, mir ein wenig Brot zum Essen und Wasser zum Trinken zu geben, könnte ich weitergehen. Mangita nickte und brachte ihr das einzige Brot, das sie hatte. Sie gab ihr auch ein Glas Wasser. Die alte Frau aß glücklich das Brot und trank das Wasser. Oh, vielen Dank, mein Kind. Du bist eine gute Seele. Dann ging die alte Frau. Mangita musste nun mit leerem Magen einschlafen. Ein paar Tage später wurde Mangita krank und war bettlägerig. Doch Larina war es wie immer egal. Oh, Schwester. Bitte, geh zum Markt, verkauf den Fisch. Wir haben kein Ersparnis, um zu überleben. Ich gehe nirgendwo hin. Ich sage es dir zum letzten Mal. Als sie das sagte, verließ Larina das Haus, um die alte Frau wiederzufinden. Du schon wieder? Was willst du jetzt? Ich hörte, dass es Mangita nicht gut geht und habe ihr diese Samen gebracht. Sie werden ihr helfen, sich zu erholen. Lass mich rein, damit ich ihr jede Stunde einen Samen geben kann und mich um sie kümmern kann. Du wirst sehen, morgen früh geht es ihr wieder gut. Larina wollte nicht, dass sich Mangita erholt. Also tat sie so, als würde sie lächeln. Oh, du musst dir keine Sorgen machen. Sie ist meine Schwester. Gib mir die Samen und ich werde für sie sorgen, dass sie gesund wird. Bist du sicher? Oh, absolut. Na gut dann. Larina nahm von der alten Frau den Beutel mit den Samen. Mangitas Fieber nahm zu und sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Sie drehte sich in ihrem Bett hin und her. Ihre Augen fingen an, gelb zu werden. Larina empfand ungeheure Freude, ihre Schwester leiden zu sehen. Sie erzählte ihr nicht einmal von den Samen und versteckte den Beutel unter dem Bett. Am nächsten Morgen, als sie aufwachte, sah sie, dass Mangita stark schwitzte. Sie lächelte, doch als sie das Haus verlassen wollte, trat die alte Frau ein. Hä? Du? Wie kannst du jetzt wagen, unser Haus ohne Erlaubnis zu betreten? Die alte Frau lächelte und schnippte mit den Fingern. Sofort wurde sie zu einem gut aussehenden Mann. Was? Du bist ein Engel? Ich bin kein Engel. Ich bin ein Prinz. Prinz Steven von Haus Valedom. Ich habe mystische Kräfte und war auf der Suche nach der freundlichsten Frau der Welt, um sie zu heiraten. Und ich muss sagen, dass ich das richtige Mädchen gefunden habe. Wenn sie mich haben will. Nun, natürlich, mein Prinz. Du hast keine Ahnung, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe. Lasst uns weit gehen, von diesem Ort gehen und glücklich bis ans Ende unserer Tage leben. Ruhe, du böse Seele! Ich habe nicht von dir gesprochen. Hä? Prinz Steven blickte nach Mangita und schloss die Augen. Goldenes Licht umgab seinen Körper. Mangita, die mit geschlossenen Augen auf dem Bett lag, wurde auch durch das goldene Licht erhellt. Larina war entrückt vor Staunen. Bald öffnete Mangita ihre Augen, stand auf und fühlte sich vollkommen wohl. Prinz Steven öffnete die Augen und das goldene Licht verschwand. Mangita war verblüfft, da sie keine Ahnung hatte, was passiert war. Prinz Steven lächelte und erklärte ihr dann alles. Ich habe die ganze Nacht auf dich aufgepasst. Deine Schwester hat dir die Samen nicht gegeben. Sie hat gebetet, es solle dir schlecht gehen. Mangita war am Boden zerstört, als sie das alles hörte. Sie wandte sich ihrer Schwester zu. Schwester, warum? Warum hasst du mich so sehr? Oh, bitte. Ich habe keine Zeit für dieses Drama. Geh mit deinem Prinzen von hier weg und lass mich in Ruhe. Ich habe dich noch nie gemocht und ich werde es niemals tun. Tränen rollten aus Mangitas Augen. Doch der Prinz ging zu ihr, um sie zu trösten. Sei nicht traurig ihretwegen. Sie verdient deine Liebe und Freundlichkeit nicht. Lass uns von hier fort und in mein Königreich gehen. Ich möchte dich zu meiner Frau machen, wenn du mich zu deinem Mann haben willst. Aber sie ist meine Schwester. Nun, einige Leute ändern sich nie. Es ist am besten, wenn du es jetzt erkennst. Seid ihr beide fertig? Das wird jetzt anstrengend. Mangita sah Prinz Steven an und stimmte zu. Prinz Steven schnippte mit den Fingern und die beiden lösten sich in Luft auf. Auf ihrer großen Hochzeit gaben sich Mangita und Prinz Steven das Ja-Wort und beide führten ein glückliches und zufriedenes Leben. Larina blieb die gleiche unfreundliche, grausame Person. Sie hatte sich nicht ein bisschen verändert. Mangita sorgte jedoch dafür, dass ihre Schwester ohne ihr Wissen genügend Nahrung erhielt. Prinz Steven lachte oft über Mangitas Hoffnung, dass sich ihre Schwester ändern würde. Nun, einige Leute ändern sich nie. Doch, eines Tages wird sie es. Ich weiß es. Oh, ich rede nicht von ihr. Ich spreche von dir und deinem Glauben an sie.